Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in der Liebe blühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitt ich mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies.